Der Charakter eines Einzelnen wird nicht weniger durch Zeit, Ort, Umstände bestimmt, unter denen er aufwächst, als die Sprache, die er spricht, wie die politischen Verhältnisse. Seine wesentlichen Bestimmungen, Charakter und Neigung, Beruf und Weltverständnis entspringen der Gesellschaft und seinem Schicksal in ihr. Selbst die Gefühle sind erlernt.